Katarakt, eine Funkerzählung von Wolfgang Jeschke. Das also ist die Stadt. Sie schwebt zwischen 1000 und 3000 Metern über der Erdoberfläche. Noch ist sie jung. Besteht aus etwa 100.000 Blasen von etwa 10 bis 20 Metern Durchmesser, die in Trauben... Jetzt wirst du mich gleich wieder fragen, ob ich es wirklich nicht bin, die diesen Text spricht. Täglich kommen Tausende von Wohnblasen hinzu, die sich aus den zahllosen... Entschuldige bitte, aber die Ähnlichkeit mit deiner Stimme ist wirklich verpierend. ...erkennen können. Wenn die Anzahl die Millionengrenze überschreitet... Und ich werde das wie jedes Mal bestreiten. Oder sechs und dir versichern, dass ich an keiner heimlichen Karriere bei eurer Konkurrenz arbeite. Schatz, was ich meine, ist doch einfach nur, wenn du solche Sachen sprichst und also, sagst... Ich finde nicht, dass diese Stimme meiner ähnelt. Auf diese Weise wird die irdische Ökologie entlastet und kann sich... Aber jeder hört seine eigene Stimme anders. Ein Vorgang der Jahrzehnte. In manchen Regionen Jahrhunderte... Strahlt ihr diesen Spot jetzt jeden Tag aus? Dann werden die Menschen, sofern sie es noch wünschen, auf die Erdoberfläche zurückkehren können. Die meisten werden es aber vorziehen, in diesem luftigen Habitat zu bleiben, die mit den Luftströmungen um den Planeten driften, weil sie längst das sorglose Leben im Himmel gewöhnt sind. Und es glaubst du, dass es sowas mal geben wird? Die Regionen der Kontinente belassen, über die sie gerade hinwegspringen. Vielleicht in ferner Zukunft. Sei es zu sportlicher Betätigung oder um die Wiederherstellung. Heißt ja schließlich Vision 3000, nicht 2000. Eben. Sieht aus wie eine Blume. Das also ist die Stadt. Wie eine Ampel. Sie ist kein mit herabhängenden Gebilde, Blüten. Sondern ein biologisches Konstrukt. Nur, dass diese Rampen Kilometer lang sind. Der Hauptanteil ihrer einige Gene reichen bis fast stammt unter von auf den einer Boden. Schwebepflanze, die auf einem Gasriesen im System... Aber wie sollen Pflanzen fliegen können? Diese Pflanze verfügt über ein Enzym, das sie gegen die Gravitation weitgehend... Vielleicht gelingt es den Gentechnikern eines Tages, Pusteblumen mit einem Durchmesser von 10 Kilometern zu züchten. Und denen können dann Zehntausende von Menschen leben. Die regional bunte Färbung der Wohnblasen... Die ich würde gerne in so einer Pflanzenstadt wohnen, vom Wind hier hin und dorthin getrieben. Guck mal, faszinierend, dieser Blick nach unten. ...die in den Zellen der Pflanze eingelagert sind und mit ihnen in Symbiose leben. Das scheint der Golf von Sorrent zu sein. Sie stammen aus den unterschiedlichsten Sternsystemen und sind deshalb in der Lage, Strahlung... Aber wer gibt denn so viel Geld aus für diese Reklame? Siehst du da einen Sinn dahinter, Kurt? Nee, keine Ahnung. Weshalb soll jemand für fliegende Städte im Jahr 3000 werben? Wenn ich das wüsste, scheint mir eher eine groß angelegte Advertorialaktion zu sein. Bei der man erst ganz am Schluss die Katze aus dem Sack lässt und ein neues Parfum oder eine neue Kamera vorstellt. Nee, da muss schon ein bisschen mehr dahinter stecken als ein Parfum oder eine Kamera. Allein die Sendung dieser Spots kostet weltweit inzwischen einige zig Millionen Dollar. Vielleicht machen sie Werbung fürs neue Jahrtausend. Ich wollte, das wäre so. Das wäre eigentlich die Lösung. Naja, ist aber noch ein Dreivierteljahr hin. Haben die den Nachrichten was gebracht über diesen Irren mit seiner Sekte im Hafen von San Francisco? Er fordert Proviant und Wasser und freies Auslaufen. Sonst will er das Schiff mit allen Menschen an Bord in die Luft sprengen. Es sollen 800 oder gar 1000 sein. Die Welt ist voller Wahnsinniger. Und je näher die Jahrtausendwende rückt, desto schlimmer wird's. Naja, was hast du morgen vor? Morgen? Wollte ich Tennis spielen. Vielleicht kann man auch schon irgendwo im Freien ein Bierchen trinken. Ja, und dann wollte ich noch im Büro vorbeischauen, um mir ein paar Unterlagen für die Programmkonferenz am Montag zusammenzustellen. Und du? Tja. Was tut eine grüne Witwe an einem Samstag im Frühling? Ich werde mir den Garten vornehmen. Zum Wohl. Zum Wohl. Sagen Sie, haben Sie auch diese Verrückten im Park gesehen? Apocalypse Warriors nennen sie sich. Ballern wild rum. Liefern sich Feuergefechte mit der Polizei. Glauben Sie auch, dass die Welt am Silvesterabend untergehen wird? Eigentlich nicht. Weshalb sollte das ausgerechnet zur Jahrtausendwende passieren? Ich meine, Weshalb sollte Gott sich an irgendeine Runde zahlen? Sagten Sie Gott? Ja. Und weshalb sollte der sich aufs Dezimalsystem versteifen? Viele sind aber der Meinung. Ja, ich weiß. Viel zu viele. Etwas geht zu Ende, etwas Neues beginnt. Weshalb freuen sich die Menschen nicht darauf? Meine Schüsse. Scheint so. Naja, vielleicht wollen die Menschen, dass ein Schlusspunkt gesetzt wird. Es graut ihnen bei dem Gedanken, es könne immer so weitergehen. Sie wollen endlich Gewissheit haben, ob sie zu den Verdammten gehören oder zu denen, die gerettet werden. Aber weshalb? Weil es ihnen von Kindheit an eingetrichtert worden ist. Der Weltuntergang ist ihnen lieber als die Ungewissheit, was mit ihrer Seele geschieht? Der Tod lieber als eine unsichere Zukunft? Es klingt absurd, aber es scheint so zu sein. Es wäre ihnen lieber, Gott zöge endlich den Stecker. Sie denken nicht so. Ich? Nein. Mein Seelenheil ist mir gleichgültig. Sie gehören zu den Menschen, die wir brauchen. Was? Wofür? Für die Zukunft. Ich muss gehen. Hören Sie. Hallo. Hallo. Sie haben Ihre Zeitung vergessen. Die habe ich ausgelesen. Sie können sie haben, Herr Baumann. Moment mal. Woher kennen Sie meinen Namen? Programmdirektion Plessner. Dieter? Ja? Hier ist Kurt. Ich. Ach, Kurt. Ich habe. So weiß was, Kurt? Ja. Das heißt, eigentlich nein. Was? Dieter, ist jemand vom Tagesgeschehen da? Na klar. Irene Koch ist mir vorhin über den Weg gelaufen. Ja. Aber es sind bestimmt auch ein paar Redakteure da. Sag mir, ist was passiert? Du bist so aufgeregt. Dieser Sektenführer, ich meine, der in San Francisco, er hat seine Drohung wahrgemacht, nicht wahr? Was? Das ist das Erste, was ich höre. Doch, doch, er hat das Schiff in die Luft gesprengt. All die Kinder. Bist du sicher? Nein, eben nicht. Ich habe aber hier... Du, Kurt. Du, das klingt verrückt, aber... Kurt, ich frage bei den Tagesgeschehen nach. Die müssen es wissen. Ich rufe dich dann zurück, Kurt, okay? Ja, ja, aber bitte. Okay. Baumann? Ich bin's. Mein Gott, Kurt, wo bist du denn? Ich habe schon ein paar Mal versucht, dich zu erreichen. Im Studio. Ich habe gehört, dass im Park eine Schießerei war und ich wusste, ich bin im Studio. Hör mal, und dann ist hier so ein komischer, langhaariger Typ aufgekreuzt. Ja. Ich war im Garten. Plötzlich stand er vor mir. Ich bin vielleicht erschrocken. Ja. Er sagt, er wollte dich sprechen wegen der Programmkonferenz am Montag. So? Jemand vom Sender? Er sagte, sein Name sei Amos Doss. Amos Doss? Ja. Nie gehört. Komischer Vogel, wie so ein Zauberer im Zirkus. Mit Frack und Schleife. Ziemlich orientalisch. Inder, aber sehr dunkel. So ein Stöckchen mit Silberknauf. So. Irgendwie ist es mir kalt über den Rücken gelaufen. Mhm. Wie ein Außerirdischer. Wer kann das sein? Keine Ahnung. Keine Ahnung, aber ich glaube, dass ich mit dem ein Bier getrunken habe. Noch keine halbe Stunde her. Also da muss er sich aber sehr beeilt haben. Denn vor etwa einer halben Stunde war er hier. Er hat mir eine Zeit... Weißt du, was er sagte? Er sagte, er sei ein Joker. Ein was? Ein Joker. Denise, ich habe ein Gespräch auf der anderen Leitung. Ich rufe dich später nochmal an, ja? Hör mal, du klingst so besorgt. Ist mit dir alles in Ordnung? Ja, ja, ja. Pass auf dich auf. Natürlich. Ja? Fehlanzeige kurz. Keine Neuigkeit in Sachen Santos. So? Es ist jetzt Mitternacht in San Francisco. Sag mal, was ist los, Kurt? Geht's dir nicht gut? Pass auf. Vor mir liegt eine Zeitung. Schlagzeile. Massenselbstmord. Wahnsinniger Sektenführer reißt mehr als 700 Anhänger mit in den Tod. Was? Kurz vorher erwiderte er, nachdem er aufgefordert worden war, die Kinder von Bord zu lassen. Ihr sorgt euch um meine Kinder? Eure Kinder werden den Müll essen, den ihr für sie übrig gelassen habt, und die Jauche trinken, zu denen ihr die Wasser dieser Erde gemacht habt. Ihr wartet auf das himmlische Jerusalem, auf die leuchtende himmlische Stadt, die plötzlich zu Beginn des neuen Jahrtausends am Himmel erscheinen soll. Ich aber sage euch, es wird nicht das Licht der Zukunft sein, das ihr schaut, sondern der Widerschein des Feuers, das aus dem Schlund der Hölle lodert und das euch austilgen wird. Darunter ein Foto. Ein brennender Frachter, auf Deck liegen, soweit man es durch den Rauch erkennen kann, hunderte von Menschen, wahrscheinlich verletzt oder tot. Das Heck des Schiffes liegt tief im Wasser, es sinkt. Und jetzt pass auf, die Zeitung ist vom Montag, von übermorgen. Kurt? Ja? Soll das ein Scherz sein? Mach ich Scherze? Wenn es ein Scherz sein soll, dann ist es ein sehr schlechter. Im Übrigen habe ich genug um die Ohren und jetzt keine Zeit für sowas. Ich muss mich bei dir entschuldigen, Kurt, aber wie sollte ich dein Telefonat ernst nehmen? Du hast einen Bericht über eine Katastrophe zitiert, die noch gar nicht stattgefunden hatte. Jetzt, wo dieser Sektenführer das Schiff tatsächlich in die Luft gejagt hat, sieht es natürlich ganz anders aus, aber ich begreife das nicht. Weißt du eigentlich, woher ich diese Zeitung hatte? Keine Ahnung. Von einem Joker. Ich habe mit ihm ein Bier getrunken. Von wem? Von einem Mann, der von sich behauptet, ein Joker zu sein. Baumann? Herr Direktor Baumann? Ja? Bitte entschuldigen Sie die Störung. Ich wollte Sie schon immer mal persönlich kennenlernen. Mein Name ist Amos Doss. Wenn ich mich recht erinnere, Mr. Doss, hatte ich schon die Ehre, Sie kennenzulernen. Manchmal bringe ich die Dinge nicht ganz auf die Reihe. Wann soll das gewesen sein? Letzten Samstag im Biergarten. Das trifft sich gut. Wie? Ich meine, das lässt sich arrangieren. Ich verstehe nicht ganz. Wir saßen beide am selben Tisch in einem Gartenrestaurant und haben ein Bier getrunken, als die Schießerei in der Nähe losging. Ich erinnere mich nicht. Aber was nicht war, kann ja noch werden. Sie sprechen in Rätseln, Mr. Doss. Sie haben übrigens Ihre Zeitung auf dem Tisch liegen lassen. Habe ich das? Es war die Zeitung vom Montag. Woher hatten Sie die schon am Samstag, Mr. Doss? Ich werde sie mir gekauft gehabt haben. Sie erscheint aber erst am Sonntagabend. Zu dem Zeitpunkt, als wir uns trafen, gab es sie noch nicht. Damit wir uns richtig verstehen, Herr Baumann. Ich habe nicht gesagt, dass ich mir die Zeitung gekauft habe. Ich sagte, ich werde sie mir gekauft gehabt haben. Bitte? Das ist Jokersprache und bedeutet, ich werde diese Zeitung zu gegebener Zeit kaufen und sie zu unserem Stelldichein mitbringen. Das klingt alles sehr merkwürdig. Ja? Dann hat es schon seinen Zweck erfüllt. Ich habe sie neugierig gemacht. Allerdings. Wie schön. Solche Menschen wie Sie brauchen wir. Wofür? Für die Zukunft. Erlauben Sie einem neugierigen Menschen noch eine Frage? Fragen Sie. Sie nennen sich einen Joker, Mr. Doss. Sind Sie ein Spaßvogel? Nein, Herr Baumann. Ein Joker ist mehr als ein Spaßvogel. Das also ist die Stadt. Sie ist kein natürliches Gebilde, sondern ein biologisches Konstrukt aus sehr unterschiedlichen Schön, Evolution. Dass du uns mal besuchst, Dina. Der Hauptanteil ihrer Gene stammt von einer Schwebepflanze, die auf einem Gasriesen im System Laertes heimisch ist. Ich denke jedes Mal, es ist die Stimme von Denise. Dass sie gegen ist sie aber nicht. Weitgehend immun macht. Ähnlich der elektrischen und magnetischen Abstoßungskräfte. Das ist eine unglaubliche Ähnlichkeit. Die Erde für ihre Zwecke benutzen. Komm, setz dich. Die regional bunte Färbung der Wüste. Ah, ich kann dieses Science-Fiction-Zeug nicht mehr sehen, ehrlich. Ist auf verschiedene Chloroplaste zurückzuführen. Also bei mir stellt sich dabei so eine angenehm positive Grundstimmung ein. Ein echtes Kontrastprogramm zu dem tristen Lametto der Weltuntergangspropheten. Wer produziert diese Sendungen überhaupt? Eine Firma namens Future Incorporation in Salem. Salem? Mhm. In Massachusetts oder Salem, Oregon oder Salem am Bodensee? Oh. Salem in Tamil Nadu. Wo? Wo ist das denn? In der Nähe von Madras. Eine Division von Ganesha Electronics. Und das ist sowas wie Lucas Studios in Indien. Aber die schneiden und formatieren das Material nur. Geliefert wird es Ihnen vom Auftraggeber. Und wer bitte ist das? Katarakt Data Design. Nochmal. Katarakt Data Design in Pietermaritzburg, Swasiland. Mhm. Dort sitzt auch das Management von Vision 3000. Und welcher Geldgeber steht dahinter? Keine Ahnung. Dann lasst uns raten. Okay. Die Heilsarmee? Denn die... Die UNO? Hat das Geld nicht dazu. Der Papst. Weshalb sollten der Endzeitstimmung Leti Schäflein Morris? Ein bisschen jüngstes Gericht ist doch eher gut für sein Geschäft. Die Scientology. Oh, die hätte wahrscheinlich das Geld dazu, aber warum sollten die Zukunftshoffnung finanzieren? Auch sie lebt von Angst und Seelenpein. Nee, es muss jemand sein, dem das defätistische Gelabere auf den Geist geht und der positive Zeichen setzen will. Und der sich das eine Menge Geld kosten lässt. Mhm. Aber wer hätte denn das größte Interesse daran? Die Zukunft selbst. Ach, Kurt. Katarakt. Ob es vielleicht etwas mit dem Spiel zu tun hat, von dem man jetzt überall hört? Es soll unglaublich erfolgreich sein, vor allem bei den Kids. Ein Logistikspiel. Ziemlich kompliziert. Um was geht's denn dabei? Es werden Leute aus den Ballungszentren der Erde in diese fliegenden Städte umgesiedelt, wie wir sie gerade gesehen haben. Und vielleicht sind das die Sponsoren, die Vertreiber von dem Spiel. Das Spiel ist kostenlos. Jeder kann da mitmachen. Wir haben heute zwei Gäste in unserer Sendung. Beide sind sie erfahrene Kataraktspieler. Ihr stellt euch am besten selber vor. Du bist Fred. Ich bin Fred Schlosser. Und wie alt bist du? 17. Und du bist der Marcel? Marcel Pleschinski. 18 Jahre alt, aus Dortmund. Und du, Fred, bist aus? Wuppertal. Ihr kennt euch sicher seit langem? Ja, wir kennen uns seit langem. Aber gesehen haben wir uns heute zum ersten Mal. Ihr wohnt also praktisch Tür an Tür, kennt euch seit langem, aber ihr begegnet euch heute Abend zum ersten Mal. Das ist im Internet oft so. Aha. Na gut. Bevor wir anfangen, sehen wir uns erst einmal die neue Folge von Vision 3000 an. Das also ist die Stadt. Und zwar in ihrer Urform. Da der Transport großer Massen das Raumzeitgefüge stark belastet und es unvorstellbare Mengen an Energie erfordert, komplette Städte durch ein Dimensionstor zu schleppen, werden nur ihre Knospen in der Lufthülle ausgesetzt. Leuchtende Traubenrispen, aus denen sich im Verlauf weniger Wochen die ersten Stadtkerne entwickelt haben werden. Sie werden in der Silvesternacht dieses Jahres im Erdorbit angekommen und in die Atmosphäre abgesunken sein. Diese leuchtenden Gebilde werden noch in der Neujahrsnacht Amerika, Afrika, Europa und Asien überflogen haben. Und sie werden von vielen Millionen Menschen gesehen worden sein, zum Zeichen, dass der Katarakt seinen Anfang genommen hat. Vorweg eine Frage. Was ist das für eine geschraubte Ausdrucksweise? Werden Sie von vielen Millionen Menschen gesehen worden sein? Das ist die Vergangenheit der Zukunft. Im Spiel wird sie die Joker-Sprache genannt. Und was bedeutet das? Es wird von einem Ereignis berichtet, das für den Berichtenden in der Vergangenheit liegt, für uns aber in der Zukunft. Es ist noch nicht geschehen, wird aber geschehen. Das ist doch ziemlich kompliziert. Was meinst du, Marcel? Überhaupt nicht. Einem Joker ist es ja gestattet, in die Vergangenheit zu reisen und über die Zukunft zu berichten. Und wirst du auch mal ein Joker werden, Marcel? Bestimmt nicht. Das ist ja die höchste Stufe, die man überhaupt erreichen kann. Dazu muss man in der Zukunft geboren sein. Was du nicht sagst. Also so ein Joker reist durch die Zeit. Wie macht er das überhaupt? Dafür gibt es Geräte. Wie die gute alte Zeitmaschine von H.G. Wells. Nein. Dazu genügt ein kleines, unauffälliges Stöckchen. Ein Zauberstab! Mit dem man ein Dimensionsfeld erzeugen kann. Und das Ganze beginnt um Mitternacht am 31. Dezember 1999. In der neuesten Sendung wird das Datum ja präzise genannt. Nein, es hat längst angefangen. Zu Silvester dieses Jahres hat der Katarakt längst Wirklichkeit zu werden begonnen. Oha, Jokersprache! Aber weshalb in der Neujahrsnacht? Eine Art Silvesterscherz zur Jahrtausendwende? Das ist doch ein schönes, rundes Datum. Na ja, das schon, aber... Man hätte nicht länger warten können. Die Erde ist am Ende. Es ist höchste Zeit. Wir brauchen Hilfe. Und die soll aus der Zukunft kommen? Von Bewohnern der Zukunft? Ja. Weshalb eigentlich? Denen können wir doch völlig egal sein. Es ist ja schließlich ihre Gegenwart, die wir kaputt machen. Das leuchtet ein. Wie stellt man sich denn diesen Katarakt vor, Marcel? Das ist der Point of No Return. Es gibt danach kein Zurück mehr. Es wird ein Zeitalter beschleunigter zivilisatorischer Entwicklung eingeleitet. Eben der Katarakt. Und inzwischen leben wir in diesen fliegenden Städten. Das ist ein Angebot. Zuerst werden nur wenige gehen, dann immer mehr, weil es Spaß macht, in diesen luftigen Habitats zu leben. Einige werden nicht wollen. Sie sollen bleiben. Hauptsache, die Erde erholt sich. Dann bist du also damit beschäftigt, die Einwohner von Wuppertal zum Umzug in den Himmel zu überreden. So könnte man sagen, ja. Mal ganz ehrlich, ist das spannend? Sehr spannend. Es ist eine große Herausforderung, weil die Wirklichkeit einbezogen werden muss. Und deren Regeln sind äußerst komplex. Aber es ist doch ein Spiel, es ist doch Virtual Reality. Oh, da gibt es Schnittstellen. Sagt mal, glaubt ihr an UFOs? Ja. Nein. Moment, also ja oder nein? Das sind für uns keine unbekannten Flugobjekte, sondern bekannte. Na sowas. Es sind Beobachter aus der Zukunft, die keinen Joker-Status haben. Die können gar nicht mit Menschen der frühen Vergangenheit... Das sind wir, nehme ich an. Genau, mit Menschen der frühen Vergangenheit in Kontakt treten. Das ist ja interessant. Und wie kriegt man die Erlaubnis, Fred? Man muss die Voraussetzungen haben. Und welche sind das? Man muss im nächsten Jahrhundert geboren sein und noch wie ein Mensch aussehen. Gibt es denn danach keine Menschen mehr? Doch, es gibt sogar in 30 Milliarden Jahren noch Menschen, zumindest genetisch. Na, das ist doch schon was. Aber die sehen dann nicht mehr aus wie wir. Natürlich nicht. Jeder hat den Körper, der am besten zu seiner Umwelt passt. Ob er im Wasser lebt oder in der Luft, im freien Raum oder auf anderen Welten. Ah, so ist das. Und was braucht ein Joker noch, Fred? Wichtig ist seine medizinische Kondition. Man kann nicht einfach durch die Zeit reisen. Oh, ist Zeitreisen denn so gesundheitsschädlich? Tödlich. Wenn einer von uns in die Vergangenheit reisen würde, sagen wir ins Mittelalter, wir wären wie eine bakteriologische Bombe, die ganze Landstriche auslöschen würde. Wie denn das? Wir tragen fast alle Erreger in uns, mit denen die Menschheit je zu tun gehabt hat. Nur sind wir gegen sie gewappnet. Unsere fernen Vorfahren aber nicht. Denen ging es wie den Indianern. Verstehe. Deshalb dürfen die Jungs in den UFOs gar nicht erst raus. So ein Grippevirus aus dem 22. Jahrhundert würde uns ja alle platt machen. Das wäre noch das Harmloseste. Eine abschließende Frage, Fred und Marcel. Seid ihr schon mal einem Joker begegnet? Nein. Sie begegnen eher Menschen wie Ihnen. Wie mir? Ja. Sie suchen vor allem Medienleute auf, die für Katarakt am besten werben können. Für das Spiel oder für das Projekt? Das macht keinen Unterschied. Fred und Marcel, herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid. Ich wünsche euch alles Gute und bringt uns gut durch den Katarakt. Wenn jemand aus Dortmund oder aus Wuppertal irgendwelche Fragen hat, ihr wisst jetzt, wohin ihr euch wenden könnt. Danke. Sag mal, schaut ihr denn nicht die Live-Sendung aus Pietermaritzburg? Ach, Denise, könnte ich... Ja, Moment, ich hol erst mal was zu trinken. Du Gott, da tut sich einiges. Das hätte ich vor ein paar Monaten noch nicht für möglich gehalten. Bisher hielten sich alle immer ziemlich bedeckt, aber seit CNN rund um die Uhr berichtet, fallen sie alle nacheinander um. Das kann ich mir denken. Nur die BBC hat bisher ihre kritische, sarkastische Haltung nicht aufgegeben. Alle anderen scheinen diese Dinge immer mehr ernst zu nehmen. So, hier ist was zu trinken. Ich schalte jetzt ein. Zu Hause in Deutschland sich alle für das bevorstehende Weihnachtsfest rüsten und die letzten Weihnachtsgeschenke verpacken, ist es hier in Pietermaritzburg Hochsommer. Wow. Doch die Stadt liegt Gott sei Dank in den Bergen über der feuchtheißen Küstenebene und das Klima ist erträglich. Trotzdem geht es hier heiß her. Wie Sie hören können, die berühmtesten Trommlergruppen des gesamten Kontinents sind hier zusammengekommen und donnern um die Wette. Sie wissen ja, dass diese Rhythmen bei den Teilnehmern von Katarakt eine wesentliche Rolle spielen. Nun, Ich muss gestehen, dass ich noch nie ein großer Spieler war. Und als ich heute Morgen einen Einheimischen danach fragte, was diese Rhythmen eigentlich zu bedeuten hätten, sagte er lapidar: Wie willst du sonst feststellen, wie schnell die Zukunft auf dich zukommt, Mann? Also eine Art Code, fragte ich. Klarmann, sagte er, eine Art Code. Was ist aus dem kleinen verschlafenen Nest geworden? Heute gleicht es einem Hexenkessel. Es ist kein Hotelzimmer mehr zu bekommen, obwohl in den letzten Jahren seit Cataract Data Design die Stadt zu ihrem Stammsitz gemacht hat, sehr viel gebaut wurde. Auch ein Flughafen für die Shuttles, die die Reisenden von den Zeitschiffen herunterbringen werden. Bin ich überhaupt noch zu hören? Wie wir sehen und ganz sicher hören, herrscht eine ausgelassene Stimmung hier. Wie soll ich sie beschreiben? Es ist eine fröhliche, eine optimistische Stimmung. Eine Art Aufbruchsstimmung ins nächste Jahrtausend. Von ein paar hartnäckigen Zweiflern abgesehen, gibt es hier kaum noch jemanden, der nicht an das Cataract-Projekt glaubt. Jeder ist überzeugt davon, dass die verheißenen Städte in der Neujahrsnacht am Himmel erscheinen werden. Und sei es einfach deshalb, weil alle es so wollen. Ein Massenwahn. Ja. 500 Millionen Menschen spielen inzwischen Cataract, erklärte der Pressesprecher Amos Doss von Data Design. Das ist der Joker, mit dem ich das Bier getrunken habe. Milliarden sein. Und dann ist der Punkt erreicht, in dem sich die Zukunft auftut und unsere Vision Wirklichkeit wird. In 10 Tagen werden wir es genau wissen. Die Menschheit ist verrückt geworden. Na, Kurt? Immer noch nichts zu sehen am Himmel? Nein. Aufs neue Jahr haben wir schon getrunken. Trinken wir jetzt aufs neue Jahrtausend. Prost. Prost. Ein neues Jahrtausend. Du klingst so enttäuscht. Naja, kein Blitz, kein Donner, keine Posaunen, kein Ausgießen der Schalen des Zorns. Nur die Gullis riechen etwas nach Verwesung. Denis. Der Luftdruck sinkt. Kein Katarakt, kein gar nichts. Geduld, mein lieber, Geduld. In Samoa beginnt das neue Jahrtausend erst in 12 Stunden. Bis dahin kann noch viel geschehen. Ach, gehen wir rein, mir ist kalt. Ja. Dieser Amos Doss ist nicht gekommen. Was? Hattest du den etwa eingeladen? Ja. Schade eigentlich. Ach Kurt, ich hab's ganz vergessen. Er hat heute Abend angerufen. Ach, Denise. Ja, er lässt sich entschuldigen. Ich soll alle herzlich grüßen. Ich hätte zu gerne sein Gesicht gesehen. Jetzt. Und seine Erklärung gehört. Der Kerl dürfte ja um keine verlegen sein. Er hat mich übrigens gefragt, ob ich nicht Lust hätte, für Data Design Werbesendungen zu moderieren. Er hat... Was? Ja. Er hat mich gefragt, ob ich nicht aus dem Off die Sendungen über die fliegenden Städte moderieren möchte. Ihm gefiele meine Stimme. Ich habe ihm gesagt, ich würde mir das überlegen. Denise, ich... Ach, ich weiß, Kurt, du hast etwas dagegen. Natürlich habe ich nichts dagegen, Denise. Jetzt heben wir unsere Gläser und bleiben ganz ruhig. Kurt, bitte, ja? Ja, ja. Denise ist völlig frei in ihren Entscheidungen. Klar ist es. Wir wollen uns jeder Stellungnahme enthalten. Hm? Also Lust hätte ich schon. Immer noch nichts zu sehen, Kurt? Nein. Habt ihr denn allen Ernstes geglaubt, dass an diesem Kataraktrummel irgendetwas dran ist? Ich hab's nicht ganz ausgeschlossen. Aber... Meine Sympathien gehören jenen, die zu sehen werden geglaubt haben. Die glauben, gesehen gehabt zu haben. Eine Zukunft, in der Städte wie Blumengebinde über den Himmel ziehen, in denen Menschen wohnen, stimmt mich glücklich, versetzt mich in eine schwerelos heitere Stimmung. So eine Zukunft wünschte ich mir. Was ist denn das? Ein Erdbeben. Oh, was ist mit dem Licht? Das neue Jahrtausend fängt gut an. Weißt du, wo Kerzen sind, Denise? Kerzen? Das dritte Jahrtausend fängt genauso an, wie das zweite angefangen hat. Kerzen! Könnt ihr euch das vorstellen? Jetzt sitzen Millionen und Abermillionen von Kataraktspielern starren an ihren toten Bildschirmen und werden blind und taub hineingerissen in die Stromschnellen der Zukunft. Das sieht nach einem starken elektromagnetischen Impuls aus. Was könnte das sein? Ein Atomschlag? Ein Unfall in einem Kernkraftwerk? Oder hoch oben im Orbit ist etwas angekommen. Ein Zeitschiff. Etwas sehr Großes. Mächtiges. Ich glaube, ich sehe ein Licht. Wo? Da, im Westen. Das wird der aufgehende Mond sein. Im Westen? Der ist im letzten Viertel. Er geht heute Nacht erst nach 3 auf, im Osten. Guckt, ich sehe es ganz deutlich. Es ist ein Licht. Hoch oben am Himmel. Nein, mehrere Lichter, die sich entfalten. Das war die Funkerzählung Katarakt von Wolfgang Jeschke. Die Sprecher waren Markus Hoffmann, Joachim Jung, Andreas Klaue, Erik Rastetter, Walter Renneisen, Karin Schröder und Bruno Winzen. Ton und Technik Roland Winger und Irene Stier. Regie führte Andreas Weber-Schäfer.